Als mir die Hände, als mir die Hände, als mir die Hände, als mir die Hände, als mir die Hände.